NDR Info. Hintergrund. Moin. Moin. Lehrerbus. Lehrerbus, ja. Ich komme jetzt von der Schultour und tanke jetzt den Bus, damit er Mittag wieder laufen kann. 8 Uhr morgens in Niebüll, Nordfriesland. Sven Hensel ist Busfahrer bei der Autokraft. Ursprünglich kommt er aus Berlin. Vor 17 Jahren ist er nach Nordfriesland gezogen. Er fährt hier keinen gewöhnlichen Bus. Gut, jetzt schließe ich den Zugang auf, wo denn der Anschluss für den H2 ist und fürs Massekabel. Schließe ich jetzt an. Der türkis-weiß lackierte Bus läuft nicht mit Benzin, Erdgas oder Strom, sondern mit Wasserstoff. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine und den massiv gestiegenen Gaspreisen gilt grüner Wasserstoff als Energie der Zukunft. Doch auch schon vorher war klar, das unsichtbare Gas mit der chemischen Bezeichnung H2 ist für uns nicht nur ein Weg in die Energieunabhängigkeit, sondern, zumindest zum Teil, der Weg aus der globalen Erderwärmung, dem Klimawandel, einer hausgemachten potenziellen Katastrophe. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, haben sich 2015 fast alle Staaten der Erde auf der UN-Klimakonferenz in Paris festgelegt, dass sie die Erderwärmung bei 1,5% deckeln wollen. Doch dafür braucht es Maßnahmen, auch in Deutschland. Um das 1,5%-Ziel zu erreichen, muss das Land bis 2035 auf erneuerbare Energien umsteigen. Ist das machbar? Und welche Rolle kann Wasserstoff hier wirklich für die Endverbraucherin und den Endverbraucher spielen? Klar ist, die Energiewende benötigt neue Technologien und neue Allianzen. Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will im Zuge der Energiewende nun noch mehr Tempo machen oder deutlich mehr Tempo machen, und zwar bei grünem Wasserstoff. Ein Ausschnitt aus einem Beitrag der Welt vom 21. März 2022. Bundeswirtschaftsminister Habeck reist in diesen Tagen nach Nahost in die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir werden heute insgesamt 5 Kooperationsverträge unterzeichnen. Sie alle handeln davon, grünen Wasserstoff zu produzieren, die Forschung daran zu intensivieren, die Technik zu entwickeln und die dann nach Deutschland zu bringen. Robert Habeck meint, die Zeit drängt. Wir haben einfach keine Zeit zu verlieren. Wir können jetzt nicht 10, 15 Jahre warten. Die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Kommission haben 2020 ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Sie glauben, dass Wasserstoff bis 2050 bis zu 24% des weltweiten Energiebedarfs decken kann. Deutschland und Frankreich haben beschlossen, jeweils 7 Milliarden Euro in neue Wasserstoffunternehmen und Forschung zu investieren. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das Potenzial von Wasserstofftechnologien als Teil des Green Tech-Sektors enorm. Der Markt hat 2021 die 4 Milliarden Euro-Marke erreicht. Bis 2030 wird mit einem weltweiten Umsatz von 9,4 Milliarden gerechnet, was einer geschätzten Wachstumsrate von 7,3% pro Jahr entspricht. Allerdings ist Wasserstoff nicht gleich Wasserstoff. Wasserstoff ist ein farbloses Gas und wird trotzdem in vielen Farben dargestellt, sagt Professor Detlef Stolten, Leiter des Instituts für technoökonomische Systemanalyse am Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen. Wasserstoff kommt auf der Erde nicht in reiner Form vor, sondern nur in Verbindungen mit zum Beispiel Erdgas, Erdöl oder Wasser. Daraus muss er abgespalten werden, mit Hilfe von Strom. Je nachdem, was die Ausgangsbasis für Wasserstoff ist und aus welcher Quelle der Strom kommt, ist Wasserstoff mal mehr und mal weniger CO2-neutral. Es gibt grünen Wasserstoff, das heißt also aus sogenannten grünen Energien, die in erster Linie mal als CO2-frei zu betrachten sind. Also aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Solar oder Biogas. Man kann aber auch aus Erdgas beispielsweise über Zugabe von Wasser in einem Reaktor ein Synthesegas erzielen und dieses Synthesegas dann aufreinigen, sodass man Wasserstoff bekommt, der dann weiter verwendbar ist, der dann aber CO2 hinterlässt. Sogenannter grauer Wasserstoff. Türkiser Wasserstoff wird aus Methan hergestellt, gelber mit Hilfe von Kernkraftwerken, blauer aus Erdgas. Alles andere als grüner Wasserstoff hat jedoch negative Folgen fürs Klima. Denn bei der Herstellung des Wasserstoffs aus fossilen Quellen wird CO2 abgespalten. Es könnte unterirdisch gespeichert werden. Das ist aber umstritten. Greenpeace sagt, CO2-Speicherung ist das Letzte. Und auch Professor Stolten meint, die negativen Folgen von anderen Farben des Wasserstoffs als grün seien immer noch groß, vor allem beim Erdgas, weil hier Methan entweichen könne. Dann hat das eine sehr, sehr große Klimawirkung. Deswegen wäre es allein aus Klimagesichtspunkten nötig, Methan und damit auch Erdgas komplett aus der Kette herauszubekommen. Das probiert man in Nordfriesland. Wir befinden uns hier am Produktionsstandort Reusenköge, Wasserstoffproduktionsstandort. Nils Reimers ist technischer Betriebsleiter im Bereich Wasserstoff bei GP Joule, einem Unternehmen, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Der Standort ist unmittelbar hinterm Deich in Reusenköge bei Husum. Man erkennt noch den Agrarbetrieb mit einer großen Scheune. Drumherum gibt es Felder, Schafe und Windräder. Ja, wir haben hier unseren entsprechenden Elektrolyseur. Der Elektrolyseur steht hinter der Scheune auf einem mit Maschendraht eingezäunten Gelände. In einem Container, die Außenwand aus weißem Wellblech. Die Maschine stellt Wasserstoff her durch einen chemischen Prozess, die sogenannte Elektrolyse. Hier trifft Strom auf gereinigtes Wasser. Und beim Zusammenstoß wird dann Wasserstoff freigesetzt. Das Ganze wird von einem Computer gesteuert auf der anderen Seite des Containers und erzeugt ein lautes Rauschen. Die Stromeinspeisung findet hier statt, aber auch natürlich die Wassereinspeisung. Es nennt sich sehr technisch, aber es ist eine Osmoseanlage und ein spezieller Ionentauscher, wo dieses Wasser entsprechend aufbereitet wird, um es dann in die Stacks, also in den Elektrolyseur zu führen, wo es dann auf den Strom trifft und die Spaltung dort stattfindet in den Wasserstoff- und Sauerstoffanteil. Die Laien erkennt Rohre und schwarze Platten, sogenannte Polymermembranen. Außerdem Messgeräte, Wasserbehälter. In der Mitte, hinter Glas, steht das Herzstück der Anlage. Im Aussehen vielleicht vergleichbar mit einer überdimensionalen Blumenpresse. Okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also hier kommt da Wasser rein, genau. Da sind die Membranen. Und da kommt Strom rein und im Prinzip trifft der Strom auf das Wasser und dann wird das abgespalten. Und dann aber wird noch der Wasserstoff, ich muss das auch nochmal genau durchlesen, ich liebe Grundkurs oder so. Ja. Und dann wird es irgendwie noch verdichtet. Also was heißt denn das? Das wird zusammengepresst, die Moleküle oder die Protonen oder was auch immer? Genau, also hier innerhalb des Elektrolyseurcontainers haben wir dann am Austritt den Wasserstoff. Bei einem Druck ungefähr von 30 Bar wird der Wasserstoff aus dem Elektrolyseurcontainer zum Verdichtercontainer führen. Und das wäre schon der zweite Container, den wir hier an diesem Standort dann sehen. Die 30 Bar werden auf 300 Bar verdichtet, in 5 Arbeitsschritten. Bis in die 5. Sektion und am Austritt sind wir dann bei 300 Bar am Ende. Also es ist quasi wie eine stetige Rampe, die immer hochfährt. Dann ist der Wasserstoff fertig zur Nutzung. Zum Beispiel bei den Tankstellen, die GP Joule betreibt, wie die in Niebüll, wo Sven Hensel am Morgen seinen Wasserstoffbus auftankt. Der und noch ein zweiter ist von GP Joule der Autokraft zur Verfügung gestellt worden. So, 350 Bar, Zapfsäule 2, gebe meinen PIN ein und kann jetzt anfangen zu tanken. Nach einer kurzen Wartezeit, in der der Wasserstoff aus den Banken, den Tankspeichern, geholt wird, geht es los. Und wie gesagt, das wird ungefähr jetzt 15, 20 Minuten dauern, bis ich meine 20 Kilo Wasserstoff-Intus habe. In den 5 Flaschen, die sich auf dem Bus befinden. Im Heck befinden sich die Brennstoffzellen, die den Wasserstoff durch eine umgekehrte Elektrolyse wieder in Strom umwandeln. Und der Strom treibt dann den Bus an. Das ist ein Siemens-Motor, hat 2000 Newtonmeter, aber nur 224 PS. Das heißt, wenn ich über den Stolberg fahre, der vierthöchste Berg in Nordfriesland, dann hält er nicht die 80 km/h, dann fällt er runter auf 70. Ein normaler Verbrenner halte die 80 Stundenkilometer und der Bus fahre sich auch anders als die herkömmlichen Busse. Nicht jeder Fahrer mag ihn, erzählt Sven Hensel. Der fährt sich ein bisschen wie so ein Doppeldecker, weil die schweren Batterien genau über dem Fahrer sitzen. Das drückt natürlich auf die Vorderachse, die Lenkung ist ein bisschen schwerer. Er beschleunigt außerdem nicht so gut wie ein normaler Verbrenner und die Türen öffnen sich langsam, sagt Hensel. Das liege aber am Modell. das komme aus Portugal, sei einfach anders, als wir es in Deutschland gewohnt seien. Aber Sven Hensel mag den Wasserstoffbus. Das Wichtigste für mich war gewesen, wenn ich auf meiner Fahrt zur ersten Haltestelle bin, ganz alleine im Bus, dann bin ich derjenige, der CO2 produziert, der Bus auf alle Fälle nicht. Und da bewirkt ein bisschen Umdenken im Kopf. Dieses Umdenken fing bei Ove Petersen vor fast 20 Jahren an. Guten Tag. Guten Tag. Ove Petersen ist der Gründer und Geschäftsführer von GP Joule. Mit Solarzellen begann die Unternehmung. Und seinem Freund aus Bayern, Heinrich Gärtner. Die beiden Landwirte hatten sich beim Studium kennengelernt. Die Geschichte war eigentlich die, dass mein Freund hier mit seiner Familie 2003 Urlaub gemacht hat. Und ich war gerade dabei, eine Solaranlage auf meinen Dächern zu planen. Und dann haben wir hier im Garten gesessen und dann haben wir gesehen, okay, können wir das vielleicht auch auf der Freifläche machen? Hier ist in Reußenküge. Damals war Petersen noch Bauer, hatte als Agraringenieur den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern mit Ackerbau und Schweinemast übernommen. Solarenergie wollte er gern für den Eigenbetrieb, für Hof und Haus. Den Urlaub verbrachten Ove Petersen und Heinrich Gärtner dann vorwiegend am Computer, um Berechnungen anzustellen. Und das war tatsächlich der Schlüssel dazu, dass wir angefangen haben, weil man konnte tatsächlich Geld damit verdienen und wir haben es einfach dann riskiert. Das erste Projekt von GP Joule entstand 2004 in Bayern. Ein Solar-Megawatt-Projekt auf 4 Hektar. 2005 eines in Reußenköge. Dann begannen die beiden Freunde für andere zu bauen, Biogasanlagen. Und sie sammelten erste Erfahrungen mit Fernwärme. 2008 gab es so viel zu tun, dass sie ihre Höfe an Verwalter abgaben und 2009 GP Joule gründeten. Der erste Businessplan entstand auf einer Wurstpappe. Das G steht für Gärtner, P für Petersen. Joule, die Maßeinheit einer Wattsekunde, ist benannt nach dem Physiker James Prescott Joule aus dem 19. Jahrhundert, der, wie die beiden Gründer Gärtner und Petersen, eigentlich Bauer war. Doch es ist nicht nur der Gedanke der Eigennutzung, der Ove Petersen von Anfang an umgetrieben hat. Wenn man hier aus dem Fenster schaut in die andere Richtung, dann sehen Sie, dass die Nordsee hier nur 1,5 Kilometer entfernt ist und das Thema Klimawandel beschäftigt uns schon immer. Er ist an der ersten Deichlinie groß geworden. Mitte der 80er wurde dann eine zweite gebaut. Und jetzt mittlerweile werden die Deiche schon wieder erhöht. Also das Thema ist ja eher präsent, was kommen wird durch den Klimawandel. Damit ist man eben auch groß geworden hier. Er suchte nach Alternativen, um nachhaltig zu wachsen. Auf Wasserstoff kam Ove Petersen durch die Windkraftanlagen, die er tagtäglich aus seinem Fenster auf den Feldern stehen sieht. In unserem Energiesystem sind wir hier in Nordfriesland gewohnt. Seit über 15 Jahren werden hier Windkraftanlagen abgeschaltet, wenn man zu viel Wind hat. Denn wenn zu viel Wind da ist, die Räder zu viel Strom produzieren, dann wird das Netz überlastet. Also verzichtet man lieber auf die saubere Energie. Manchmal aber gibt es mehr Bedarf, als aus grünen Quellen ad hoc produziert werden kann. Manchmal fehlt der Wind und die Sonne scheint auch nicht. Die Wasserstofftechnologie bietet hier eine Lösung, denn sie kann den durch die Windräder produzierten Strom mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln und die Energie in dieser Form dann speichern, wie Erdgas oder Erdöl im großen Tank. So ist Energie immer verfügbar, wenn man sie braucht. Und die Windräder müssen nicht abgeschaltet werden. Ove Petersen und sein Geschäftspartner Heinrich Gärtner erkannten 2010 das Potenzial von Wasserstoff für ihr Unternehmen. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir verschiedene Möglichkeiten haben wollen, unsere Energie in Zukunft zu verkaufen, nicht nur als Strom, sondern vielleicht als Wärme und als Gas oder vielleicht sogar als Mobilität, dann brauchen wir eben genau diese Technologie. Heute ist GP Joule einer der Vorreiter in dem Bereich. Inzwischen arbeiten von den rund 100 Mitarbeitern knapp 50 zum Thema Wasserstoff. 2020 baute das Unternehmen in Schleswig-Holstein das größte deutsche Wasserstoff-Mobilitätsprojekt namens e-Farm, zu dem auch die Tankstelle in Niebüll gehört. Noch eine gibt es in Husum und dazu 5 Produktionsstätten für grünen Wasserstoff. Außerdem hat GP Joule 2 Busse dem Verkehrsunternehmen Autokraft zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen will mit dem Projekt zeigen, es geht. Viel Unterstützung gab es aus der Politik nicht, als GP Joule mit der Planung anfing. Das war 2016. Damals wurde ja gerne so von der Politik vor erzählt, dass die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien gar nicht da sei. Ja, es war ja immer so, nein, die Bevölkerung will das nicht. war ja nun wirklich ein Wunschdenken der Berliner Politik. Die Akzeptanz der Bevölkerung, gerade in Norddeutschland, sei schon immer hoch gewesen für erneuerbare Energien, ist Ove Petersen überzeugt. Fragen Sie mal hier die Leute in der Region, wie gut sie Windenergie finden. Also größter Teil findet es okay, findet es gut, weil sie wissen, was das eben für uns bringt, dass wir was gegen den Klimawandel tun, dass wir hier natürlich Einkünfte generieren. Wasserstoff ist nicht nur in der Mobilität eine Alternative zu fossilen Brennstoffen, sondern auch beim Heizen als Gasersatz. Ein Vorreiter ist hier das Unternehmen Energie des Nordens, ein Zusammenschluss von rund 60 Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, Windkraft, Solar- oder Biogasanlagen. Energie des Nordens speist am Standort Haurup bei Flensburg Wasserstoff in die Doidan ein, eine Gastransportleitung, die zwischen Dänemark und Deutschland liegt. Der Projektleiter Marco Bartelsen ist vor Ort. Ja, mein Name ist Marco Bartelsen. Ich bin Projektingenieur der Energie des Nordens und befinde mich gerade in Haurup. Und im Hintergrund ist der Verdichter zu hören. Also der Wasserstoff, den wir produzieren, der wird hochverdichtet und dann in die Erdgasleitung eingespeist. Und damit können die Kundinnen und Kunden dann heizen. Allerdings ersetzt der Wasserstoff bisher nicht zu 100% das Erd- oder Biogas, wie Marco Bartelsen im Interview erklärt. Wir dürfen im Moment laut Regelwerk 2 Volumenprozent, was in der Erdgasleitung ja schon durchfließt, sozusagen mit Wasserstoff auffrischen. Wie bei GP Joule kommt bei Energie des Nordens der Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen. In Haurup aus der Windkraft ist also CO2-neutral. Heizen können damit Verbraucherinnen und Verbraucher im Gebiet zwischen Dänemark und Rendsburg, wenn sie den entsprechenden Tarif mit erneuerbaren Energien gewählt haben. Dass Wasserstoff bei der Gaslieferung bisher nur 2% ausmacht, hat mit gesetzlichen Vorgaben zu tun, erklärt Marco Bartelsen. Mehr Beimischung sei nicht erlaubt. Das sei in Bezug auf das Betanken von Erdgasfahrzeugen von den Behörden mal so festgelegt worden. Und da stehe man nun. Dabei ginge eigentlich mit Wasserstoff als Zusatzstoff im Gasnetz sehr viel mehr. In vielen Tests konnten wir auch schon zeigen, dass auch 10 oder 20% denkbar wären. Aber im Moment ist es halt bei 2% gedeckelt. Vieles von der Wasserstoffinfrastruktur stehe noch am Anfang, meint Marco Bartelsen. Aber der Projektleiter glaubt an die Zukunft von H2. Ich vermute, wir kommen zu sowas, dass wir erstmal die Beimischung erhöhen werden. Und natürlich uns dadurch auch ein Stück weit unabhängiger machen von Gasimporten und dann irgendwann zu einem Schritt kommen, dass man dann einen Wechsel vornimmt. Wahrscheinlich passiere das erst in den großen Industriebereichen, zum Beispiel bei der Stahlherstellung. Dafür brauche man hohe Temperaturen und die könne Wasserstoff liefern. Bei den Endverbrauchern würde eine komplette Umstellung vielleicht noch länger dauern. Die klassischen Heizungsanlagen seien jedoch jetzt schon in den meisten Fällen wasserstofffähig, also hätten kein Problem mit einer H2-Beimischung. Die Assoziation mit der Wasserstoffbombe wecke vielleicht bei manchen Verbrauchern Ängste oder die Explosion des mit Wasserstoff betriebenen Zeppelins Hindenburg 1937. Doch gefährlicher als Erdgas oder Erdöl sei Wasserstoff nicht, meint Marco Bartelsen. Ein großes Potenzial gäbe es auch in der Luftfahrt. Der ganze Flugverkehr, alles eigentlich gar nicht denkbar ohne das Thema Wasserstoff irgendwo. Und ohne Kerosinstreifen. Das Gleiche gelte für wasserstofffähige Schwertransporter oder Busse. Von Auspuff könne da eigentlich keine Rede mehr sein. Eher Abwasseranlage sozusagen oder Wasserhahn, Doppelwasserhahn. Es kommt einfach nur Wasser raus. Es gibt Zweifel an Wasserstoff, begründete und unbegründete. So ist grüner Wasserstoff nicht 100% energieeffizient. Bei der Herstellung geht etwa 30% oder mehr an Energie verloren. Als falsch hat sich allerdings die Annahme herausgestellt, dass Wasserstoff sich mit Methan in der Atmosphäre klimaschädlich verbinde. Kritisiert wird außerdem immer wieder der Preis. Wasserstoff sei sehr viel teurer als fossile Energien, wie zum Beispiel Erdgas. Doch das stimmt aktuell nicht mehr. Seit dem Krieg in der Ukraine ist grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig geworden. Vor allem, wenn der Strom dafür in günstigen Lagen produziert wird. Also mit geringen Kosten, wie in sehr wind- oder sehr sonnenreichen Gegenden. Trotzdem ist Wasserstoff nicht allein die Lösung für alle Probleme der Energiewende. Vor allem nicht für den Endverbraucher, meint Detlef Stolten vom Forschungszentrum Jülich. Es gäbe eine Reihenfolge. Ersten Strom, so wie er aus dem Netz kommt, so wie die Windturbine ihn macht, ist der beste Strom, ne? Hat den geringsten Wirkungsgradverlust. Also nur über die Leitung. Und dann Strom mit Batterie und dann kommt schon Wasserstoff. Ähnlich sieht es Matthias Deutsch, Programmleiter bei Agora Energiewende, einem Think Tank aus Berlin. Wasserstoff sei nicht das Allheilmittel. Deutlich wichtiger für die CO2-Bilanz sei es, den Energieverbrauch zu reduzieren und möglichst direkt Strom aus erneuerbaren Quellen zu nutzen, ob Wind oder Solar, zum Beispiel vom Hausdach. Für einige Anwendungen ist noch offen, ob Wasserstoff eine Rolle spielen wird. Und dann gibt es auch noch die Anwendungen, wo klar ist, dass die Umstellung auf Wasserstoff keinen Sinn ergibt, wie bei Pkw und beim Beheizen einzelner Gebäude. Nur weil wir dort bisher fossiles Öl und Gas verbrennen, heißt das ja nicht, dass wir dort in Zukunft überall auch Wasserstoff einsetzen sollten. Da seien elektrische Lösungen vorhanden, die die Energie deutlich effizienter nutzen. Deshalb sei es wichtig, sich auf die Anwendungen bei Wasserstoff zu konzentrieren, die sehr energieaufwendig sind, wie in der Chemieindustrie, bei Langstreckenflügen oder aber für regelbare Wasserstoffkraftwerke als Ergänzung zu Wind- und Sonnenenergie. Das erfordere aber einen massiven Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland. Für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und die Herstellung brauchen wir eine echte Transformation. Das wird dauern und deswegen müssen wir jetzt schon entschieden mit dem Aufbau beginnen und dabei strategisch vorgehen. Das heißt, an den Punkten beginnen, wo der Umstieg auf grünen Wasserstoff unweigerlich bevorsteht. Im Forschungszentrum Jülich modellieren die Wissenschaftler, was es für die Umstellung auf eine weitgehend wasserstoffbetriebene Wirtschaft und Gesellschaft braucht. Diese Transformation könne bis zum Jahr 2045 gelingen, glauben sie. Das heißt, wenn wir heute 2022 haben und wenn wir an große Pipeline-Systeme denken, an große Mengen von Speicherung von Wasserstoff, dann brauchen wir für den Aufbau solcher Systeme mindestens 10 Jahre. Das bedeutet, dass wir dann irgendwo Anfang der 30er Jahre sind und sehr schnell auf die Mitte der 30er Jahre bewegen und dann etwa noch 10 Jahre Zeit haben, das komplett für ein CO2-neutrales System auszurollen. Kosten würde das etwa 1,2% des Bruttoinlandsprodukts. Die Markteinführung erwartet Detlef Stolten vor allem über punktuelle Systeme. Das heißt, man baut einen Elektrolyseur auf mit einer Nutzung an einem Ort, der aber mit anderen Orten erst einmal nicht verknüpft ist oder relativ schwach verknüpft ist über Lkw-Transporte. Es gibt da ganz vielfältige Lösungen. Die Komponenten einer Wasserstoffenergiewirtschaft seien jedenfalls in Deutschland bereits da, ebenso wie ein gutes Gasnetz, das man für den Transport von Wasserstoff nutzen könne. Die vorhandene Infrastruktur muss allerdings um- und ausgebaut werden. Uwe Petersen von GP Joule meint, das ginge am schnellsten mit klaren Investitionsanreizen und Vorgaben aus der Politik. Da sage ich immer, die müssen auch mal an ihre eigene Nase fassen, nämlich ihren Fahrzeugpark umstellen, ihre eigenen Immobilien schnellstmöglich umstellen. Und damit meint er nicht nur die Regierung in Berlin, sondern auch die in Kiel. Sie sagt immer zwar gerne, sie hat gar nicht so viel Einfluss, weil das meiste wird in Berlin gemacht, aber sie kann da, wo nämlich sie Einfluss hat, nämlich zum Beispiel bei der Vergabe im öffentlichen Nahverkehr, bei der Vergabe von Taxis und allen anderen Bereichen, da kann sie eben Maßstäbe setzen. Bei der Vergabe von den Fährrechten, dass eben diese Fähren und großen Dampfer, die in Kiel oder sonst wo anlegen, nicht mehr mit Schweröl fahren und dass die eben tatsächlich in einem gewissen Zeitraum sich umstellen müssen auf alternative Antriebe oder auf nachhaltige Antriebe und dass man im Wattenmeer vielleicht auch nicht mehr unbedingt im Nationalpark dort mit großen Dieselverrußern durch die Gegend fährt. Den Vorwurf muss sich Busfahrer Sven Hänsel nicht machen lassen. So, hier haben wir noch eine Anzeige. Hier kann ich sehen, mit welchem Druck die Anlage drückt und hier beim Bus habe ich die Gegenanzeige, kann ich auch sehen, wie viel Bar zurzeit Wasserstoff in meine Tanks gelegt. Beim Fahrerarbeitsplatz habe ich auch meine Anzeige von den 5 Flaschen. Er beugt sich am Heck unter den Bus, zeigt auf ein kleines silberfarbenes Rohr, den Auspuff. Jetzt zieht die Brennstoffzelle Wasserstoff ran und die umgekehrte Elektrolyse beginnt, also produziert Strom, Wasser und Wärme. Und gleich sollte man das sehen können unterhalb des Busses, wie es anfängt zu. Jetzt läuft schon. Das Wasser, was rauskommt, das ist das Einzige, was der Bus produziert. Wasser. Man könnte es, glaube ich, zum Bügeln nehmen.